Deutschlandfunk Kultur Studio 9. 1929 ein Riesenerfolg. Zwei Jahre später als einer der ersten Tonfilme von einem nahezu unbekannten Regisseur namens Billy Wilder verfilmt. Heute vor 90 Jahren war Uraufführung in Berlin. Die Geschichte ist schnell erzählt. Ein Junge, nämlich Emil Tischbein, reist mit dem Zug aus der Provinz ins brodelnde Berlin. Ich habe noch einen Platz frei. Seine Mutter gibt ihm 140 Mark für Oma mit viel Geld. Im Abteil trifft er den fiesen Herrn Grundeis im steifen Hut. Wenn Berlin kein Geld hat, dann geht man auf die Bank, lässt sein Gehirn als Kantor und kriegt 1000 Mark dafür. Ziemlich fies. Der setzt Emil mit einem vergifteten Bonbon schachmatt und beklaut ihn. Mein Geld! Weil er daheim was ausgefressen hat, traut sich Emil nicht zur Polizei. Aber die braucht er gar nicht. Die Sache mit dem Dieb, die finde ich knorke. Mensch, da müssen wir dir helfen. Übrigens, ich heiße Gustav und ich Emil. So, und jetzt hole ich Verstärkung. Pass mal auf. Und so kommt es auch. Ein Trupp Berliner Gören geht auf Verbrecherjagd. Das Geld müssen wir wieder haben, verstanden? Ja! Ruhe! Endlich mal eine Sache, was? Was soll man sagen? Gustav mit der Hupe, der Professor, Mitten zwei, der fliegende Hirsch, Ponyhütchen, der kleine Dienstag und natürlich Emil bringen den Dieb zur Strecke. Na, was sagst du? Kolossal. Genau, kolossal. Emil und die Detektive sind ein kolossaler Bucherfolg. Schon zwei Jahre später kommt dieser ebenso kolossal knorke Film in die Kinos. Und die Kritiker überschlagen sich. Er hat in seinen jugendlichen Darstellern eine Begeisterung für den Stoff entzündet, die unerhört ist. Während des ganzen Films gab es laute oder gedämpfte Entzückungsrufe. Die UFA kann wieder einen Erfolg verbuchen. Einen Bombenerfolg sogar. Wir brauchen noch eine Parole. Schlage vor, Parole Emil. Parole Emil. Parole Emil. Dabei hat sich insbesondere Emil-Erfinder Erich Kästner ziemlich gequält. Sein allererster Roman ist zwar ein großer Erfolg, aber von Drehbüchern hat er keinen Schimmer. Mit einem Co-Autor klappt es nicht. Zwei Ersatzdichter schreiben Emil direkt in die Grütze. Das Manuskript ist ekelhaft. Die ganze Atmosphäre des Buchs ist beim Teufel und ich werde Anfang der Woche saugrob werden. Ein Brief an sein Muttchen. Aber dann wird alles dufte. Ein gewisser Billy Wilder, Billy damals noch mit IE, sehr jung, sehr unerfahren, rettet den Film. Mensch, das ist ja wie im Kino! Wie? Der Billy Wilder? Der Regisseur, später in Hollywood? Der mit den 6 Oscars? Genau der. Ach, ich wäre so gern mit dabei. Und aus rund 2.500 Berliner Gören, die unbedingt Kinderschauspieler werden wollen, fischt Regisseur Gerhard Lamprecht beim Test der tonfilmischen Eignung, so heißt das wirklich, ein paar besonders knorke Exemplare raus. Die treffen genau Kästners und Wilders schnoddrigen Alltagston. Und was ich noch sagen wollte, es ist hier zum Kotzen langweilig. Parole Emil! Parole Emil! Kinder nehmen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand und sind sowieso die besseren Erwachsenen. Das hat es noch nie gegeben, weder im Buch noch im Film. Weshalb nach dem Buch nun auch der Film ein Welterfolg wird. Und Emil und Gustav und alle anderen geliebt werden bis heute. So, jetzt fahre ich nach Hause. Ein anständiges Mädchen gehört in die Klappe. Zum ersten Mal ins Kino kamen Emil und die Detektive im UFA-Theater am Kurfürstendamm. Emil und die Detektive, die leben. Oh! In Berlin natürlich. Parole Emil! Parole Emil! Das war heute vor 90 Jahren. Als Erich Kästner im Sommer 1929 in Berlin die Geschichte von Emil und den Detektiven erfand, hat er sicher nicht geahnt, welch einen Erfolg das Buch haben sollte. Die erste Auflage war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Mittlerweile ist es in Deutschland in der 138. Auflage erschienen. 1,6 Millionen Exemplare mit den Illustrationen von Walter Trier wurden allein im deutschsprachigen Raum verkauft. Weltweit ist der Jugendroman bis heute in 49 Sprachen übersetzt. Die Kriminalgeschichte für Kinder wird auf allen Kontinenten gelesen. Von Finnland bis ins südliche Afrika, von China bis nach Chile ist Emil mit seiner Jagd auf einen Dieb quer durch Berlin ein Begriff. Emil und die Detektive liegt in Slowenisch, Indonesisch und beispielsweise auch in 8 indischen Regionalsprachen vor. In Warschau gab es 1935 im Verlag Kinderfreund auch eine jiddische Ausgabe. Besonders erfolgreich war Emil in Japan. Dort wurde Emil Totantai Tachi nicht nur immer wieder aufgelegt, es wurde auch als Theaterstück sehr populär. Zudem ist das Kinderbuch in vielen Ländern Lektüre für den Deutschunterricht. 5-mal wurde die Geschichte verfilmt. Sogar Walt Disney produzierte 1963 einen aufwendigen Emil-Film. Keine der späteren Filmproduktionen erreichte jedoch die Frische und dramaturgische Spannung der ersten Verfilmung aus dem Jahre 1931 unter der Regie von Gerhard Lamprecht. Was ist eigentlich so spannend an diesem Kinderkrimi? Einem kleinen Jungen wird auf der Zugreise nach Berlin sein Geld gestohlen, immerhin 140 Mark. Auf eigene Faust verfolgt er den Dieb durch das Berlin der 20er Jahre. Emil wird von seiner Mutter in den Schulferien nach Berlin zur Großmutter und seiner Cousine Pony Hütchen geschickt. Das Geld für die Großmutter hat er mit einer Nadel in der Innentasche seines Anzugs befestigt. Neben ihm sitzt ein Herr mit steifem Hut, der sich als Herr Grundeis vorstellt. Plötzlich wird Emil müde, schläft ein und hat einen wilden Traum. Kurz vor Berlin erwacht er wieder und stellt zu seinem Entsetzen fest, dass das von ihm und seiner Mutter mühsam ersparte Geld gestohlen wurde. Als der Zug am Bahnhof Zoo hält, sieht er, wie der Mann mit dem steifen Hut aus einem anderen Abteilwagen aussteigt. Das muss der Dieb sein. Emil macht sich mit seinem Gepäck an die Verfolgung des Diebes durch die Großstadt Berlin. Berlin Zoologischer Garten, hier ist Berlin Zoologischer Garten. Gleis 1 ist eingefahren, Industrie 504. Der Bahnhof Zoo ist heute wie damals nur einer von vielen Bahnhöfen in Berlin. Aufgrund seiner Lage mitten in der Stadt hat er für den Fernverkehr jedoch eine besondere Bedeutung. Das Bahnhofsgebäude hat sich, mit Ausnahme einer höheren Überdachung der Bahnhofshalle, seit den 20er Jahren kaum verändert. Auch heute stehen im Bahnhof Zoo nur 4 Fernbahnsteige zur Verfügung. In dem dadurch zwangsläufig entstehenden Gedränge fällt es Taschendieben leicht, ihrem Gewerbe nachzugehen. Bahnpolizeikommissar Katzmann und Oberkommissar Riegel vom Polizeiabschnitt Zoo geben Auskunft. Ich will mal einige Methoden in Anführungsstriche nennen. Trick mit der Plastiktüte, Manteltrick, das Verdecken. Eine Person zieht, eine lenkt ab. Gerade beim Einsteigen im Reisestrom wird hier natürlich die Situation ausgenutzt, das Gedränge im Umfeld des Bahnhofs zu unmittelbar auf den Bahnsteigen. Anderer Trick ist zum Beispiel, dass jemand kommt und sagt, du, pass auf, ich habe mit meinem Kollegen da gewettet, du hast bestimmt 100 Kilo und versucht, den dann hochzuheben. Und schon alleine bei dieser Umarmung, da ziehen die also praktisch Uhren mit ab, Brieftaschen werden dabei geklaut und so weiter. Oder die Methode Rasierklingen, hier wird im Bereich von Gesäßtaschen mit der Rasierklinge die Naht aufgetrennt. Und das alles unter dem Aspekt, einer lenkt ab und einer zieht. Was öfters passiert, dass er im Gedränge praktisch ganze Handtaschen abschneiden. Wenn es nur so ein dünner Lederriemen ist, die Frauen tragen also oft Handtaschen am Umhängeriemen, dass sie also den Riemendreher recht durchschneiden. Und dann haben sie die ganze Tasche. Die Frauen laufen praktisch noch mit dem umgelegten Riemen. Da laufen die noch weiter und da haben sie vom Bahnhof zu bis zum Kurfürstendamm. Dabei haben sie schon längst ja keine Tasche mehr dran. Teilweise die Situation bei Jeanshosen, bei jungen Reisenden, sichtbar das Portemonnaie oder die Brieftasche in der Gesäßtasche. Das verführt natürlich auch zu Diebstahlshandlungen. Zur Sache mit dem Bargeld, da wird es sehr, sehr schwierig, da irgendwie Eigentum wieder zurückzubekommen. Man muss ja dem Dieb praktisch auch nachweisen, dass genau dieser Schein zur Diebesbeute gehört. Die Einstichstelle mit der Nadel ist natürlich ein Indiz, aber ganz für sich alleine wage ich zu bezweifeln, dass das ausreicht. Es ist auf alle Fälle besser, Nadelstiche drin zu haben, als überhaupt keine Kennzeichnung zu haben. Unmittelbar im Bereich des Bahnhofes. So ist die gesamte Palette des Strafgesetzbuches anzutreffen, von der Sachbeschädigung, Körperverletzung, Raubstraftaten, selbst hin zu schweren Straftaten, schwere Körperverletzung, Diebstahlshandlungen generell, Prostitution, Stricherbereich. Man konnte also praktisch gerade so mit der Maueröffnung feststellen, dass diese Personenkreise, insbesondere die Stricher, praktisch immer jünger wurden. Und wir haben teilweise 13- bis 15-jährige Stricher dort. Wenn die ein paar Monate am Bahnhof Zoo leben und praktisch der Prostitution eben nachgehen, vom Aussehen ändern die sich so schnell, die altern regelrecht. Man kann also praktisch zusehen. In diesen Kreisen werden dann praktisch Drogen genommen, damit kommen sie intensiv mit Drogen in Kontakt. Und so ist dann praktisch da der Einstieg schon fast vorprogrammiert. Die Gefahr für Kinder und Jugendliche besteht hauptsächlich darin, dass die Kinder gefährdet sind, die sich längere Zeit eben am Bahnhof so aufhalten, sozusagen auch rumtreiben. Ich wäre also praktisch wirklich bloß als Reisender da ankommen, ist praktisch solchen Gefahren eigentlich nicht ausgesetzt. Emil Tischbein folgte seinerzeit dem Dieb mit der Straßenbahnlinie 177. Er fuhr an der damals noch unzerstörten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vorbei und überquerte den Kurfürstendamm. Diese Autos, sie drängten sich hastig an der Straßenbahn vorbei, hupten, quiekten, streckten rote Zeiger links und rechts heraus, bogen um die Ecke. Andere schoben sich nach. So ein Krach. Und die vielen Menschen auf den Fußsteigen und von allen Seiten Straßenbahnen, Fuhrwerke, zweistöckige Autobusse, Zeitungsverkäufer an allen Ecken. Wunderbare Schaufenster mit Blumen, Früchten, Büchern, goldenen Uhren, Kleidern und seidener Wäsche und hohe, hohe Häuser. Das also war Berlin. Das Berlin, das Emil kennenlernte, gibt es nicht mehr. Die meisten Gebäude um den Bahnhof Zoo, an denen Emil vorüberfuhr, sind im Zweiten Weltkrieg zerstört oder in den vergangenen Jahrzehnten abgerissen worden. Allein das legendäre Café des Westens ist erhalten geblieben. Hier traf sich bei Cognac und Kaffee in den 20er Jahren die Berliner Bohème. Lyriker wie Gottfried Benn oder der Romancier Alfred Döblin setzten sich neben vielen anderen ebenso in Szene wie die expressionistische Schriftstellerin Else Lasker-Schüler. Allerdings steht anstelle des alten, klassizistischen und repräsentativen fünfstöckigen Gebäudes mit seinen Billardsalons und mehreren Leseräumen heute ein zweistöckiger Bungalow. Im Café des Westens der 90er Jahre sitzen auch keine Künstler und Literaten mehr. Sie sind längst von Touristen und Geschäftsleuten verdrängt worden. Wo früher Steinhards Krawattengeschäft Stehkrägen und Hosenträger anbot oder die Rotherschen Kunstziegeleien ihr Berliner Verkaufskontor hatten, stehen heute ein amerikanisches Fastfood-Restaurant, diverse Discount-Supermärkte und die Filiale einer Pizzeria-Kette mit Self-Service. Auch die Höhe der Häuser dürfte von kaum einem Jugendlichen mehr bestaunt werden. Die Kids von heute begeistern sich vielmehr für Cyberspace. Direkt gegenüber dem Bahnhof Zoo erwecken durch Joysticks gesteuerte Computer die Illusion einer digitalisierten Welt in 3D. Emil lebte in einer ganz anderen Welt. Er musste untätig zusehen, wie der Dieb im Café Josti von Emils Geld genüsslich Eier im Glas verzehrte. Ein Glück, dass Gustav mit der Hupe und seine Freunde Emil zur Hilfe kamen. Wer hupt denn da immer zu? Na Mensch, ich natürlich. Hast du noch nie was von Gustav mit der Hupe gehört? Jungs, endlich mal eine Sache, was? Du Emil, ich stell dir jetzt die Bande vor, komm. Da ist vor allem der Professor. Und der da mit dem Roller, das ist der Krummbiegel, ein braver Kerl. Der spricht nur noch Indianisch. Und weil er einen Roller hat, nennen wir ihn den fliegenden Hirsch. Sag es, großer Häuptling. Heute wird dieser erfolgreiche Film von 1931 zum Sprachwitz und Kessen-Berliner Tonfall Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Der fliegende Hirsch wurde damals von dem jungen Hans Richter gespielt. Für Hans Richter, der vor wenigen Tagen 75 Jahre alt wurde, war sein Filmdebüt als fliegender Hirsch der Beginn einer großen Schauspielerkarriere. Wie kam er damals eigentlich zu seiner Rolle? Ich habe ein Gedicht mal in der Schule mitgelernt von einem Klassenkameraden, von Otto Reuter, ein Berliner Gedicht, der gewissenhafte Maurer. Und das hatte ich so in der Verwandtschaft, Bekanntschaft immer aufgesagt. Und eines Tages las man in der Zeitung, dass die UFA den Film Emil und die Detektive verfilmt, das Buch verfilmen möchte. Und sie suchten eigentlich einen Emil. Sie haben schon so und so viele Jugendliche und Kinder gesagt, jetzt haben wir genug, wir brauchen noch einen Emil. Und ein Bekannter hat mich mit rausgenommen zur UFA. Und da wurde ich gleich gefragt, als Erste, dann hatte ich knallrote Haare, Sommersprossen, Stupsnäse. Und dann hieß es ja, mein Junge, was kannst du denn? Dann habe ich mein Gedicht vorgetragen, das gefiel denen ganz gut. Dann kam der Produktionsleiter, Herr von Stapenhorst, dem habe ich auch mein Gedicht noch aufgesagt. Und dann kam der Regisseur, ja, gut, wir wollen Probeaufnahmen machen. Na ja, und dann haben sie Probeaufnahmen gemacht. Und diese Szene zum Beispiel, die ich dann im Film auch, diese berühmte Szene, ich bin der fliegende Hirsch. Da habe ich das kurz gesagt, der Großmutter. Dann habe ich gesagt zum Schluss, guck, ich habe gesprochen. Bin wieder gegangen mit dem Roller. Und dann sind die Aufnahmen doch so gut ausgefallen, dass man mich dann engagiert hat. Aber nicht als Emil, sondern für die Rolle des fliegenden Hirsch. Wir durften in Emil nur 4 Stunden am Tag filmen. 4 Stunden war unsere Drehzeit. Und in diesen 4 Stunden musste eine halbe Stunde Mittagszeit noch sein. Sodass reine Aufnahmezeit 3,5 Stunden waren. Da war eine Dame dabei vom Jugendamt und die sagte, der Kameramann oder der Regisseur sagte, Lamprecht, ach, möchte ich noch einmal die Aufnahme doch noch einmal wiederholen? Hat sie gesagt, nein, es tut mir leid, die Zeit ist um. Das können Sie morgen machen. Kinder, wir gehen. Wir lebten alle in Berlin. Berlin war damals das Zentrum der Filmindustrie. Eine kleinere Industrie war in München, die Bavaria. Aber das Hauptzentrum war alles Berlin. Und alles ging von Berlin aus. Und wer in Berlin Erfolg hatte, der hatte überall gleich Erfolg. Als ich 1932 in Paris filmte, da lief der Film Emil und die Detektive, Emil et le Detektiv, im Cinéma d'Étoile, im 8. Monat en suite, schon als ich nach Paris kam. So groß war der Erfolg dieses Films in Paris. Ich habe mich jeden Abend auf der Bühne dann verneigt vor dem begeisterten Publikum. Die paar Sätze, die man mir zu Französisch Ras beigebracht hat, habe ich wahrscheinlich ein bisschen durcheinander geschaukelt. Aber es war eine tolle Begebenheit, einzelnen Lausejungen aus dem Film Emil und die Detektive zu haben. Es wurden Fotos gemacht, es war eine Sensation 1932. In Erich Kästners Kinderbuch gibt es die Figur des fliegenden Hirschen gar nicht. Wer weiß, was aus Hans Richter geworden wäre, wenn nicht der damals 24-jährige Drehbuchautor Billy Wilder diese Rolle für ihn erfunden hätte. Darüber haben wir mit Billy Wilder nochmal in Amerika gesprochen, als ich bei ihm Hollywood war. Wir hatten beide damals 60 Jahre, 1991, 1931, 60 Jahre. Er, das Drehbuch und ich meinen ersten Film. Er hat sich gern an den Film erinnert, weil das war eines seiner ersten Drehbücher überhaupt, was er geschrieben hat. Er ist dann kurze Zeit auch nach Amerika gegangen. Und ich brachte ihm eine Kassette mit von dem Emil-Film noch, von seinem, wo er auch drin steht, Drehbuch Billy Wilder, nicht? Und so, das war schon sehr nett. Ich meine, das war für mich ein besonderes Erlebnis. In der UFA konnte man immer schon da draußen bekannte Gesichter sehen und interessante Menschen. Es war schon sehr viel los da. Es war ein tolles Erlebnis, nicht? Es war da immer, auch, man konnte auch mal in ein anderes Studio reingehen und mal gucken. Ja, das war natürlich auch interessant für mich, wenn man so guckte man mal. Und es war eigentlich nicht gestattet, weil die wollten keine Fremden, auch selbst nicht aus einem anderen Atelier welche haben, die zuschauten, nicht? Aber wir Steppkes da draußen, ich war, gucken wir mal um die Ecke, gehen wir mal drüben rein. Wenn es gerade nicht abgeläutet war, also abgehupt war, kein rotes Licht war, dann konnte man das Atelier betreten. Und da guckte man ein bisschen zu, wie da gerade geprobiert wird oder sonst was, nicht? Es war schon sehr lustig, war sehr schön. Hey, wo hast du bloß gesteckt? Ich hatte ja schon solche Angst um dich. Aber Großmutter, das ist doch gar nicht Emil. Was? Das Fleischgesicht hat die Augen des Adlers. Ha, red doch keinen Quatsch. So, na wer bist du denn? Ich bin der fliegende Hirsch. Fliegende Hirsch? Ja, wer schickt dich denn? Der Häuptling der großen Bande. Um Gottes Willen, am Ende ist Emil etwas passiert. Sei unbesorgt, der große Manitou schwebt über ihm. Ist er denn wenigstens gesund? Sag's es, Fleischtaube. Hier ist sein Koffer. Blumen schickt er auch. Guck, ich habe gesprochen. Während sich die Großmutter und Pony Hütchen Sorgen um Emil machen, jagt dieser mit seinen Detektiven dem Dieb Grundeis in einem Taxi hinterher. In einer wilden Verfolgungsjagd quer durch das Berlin der 20er Jahre. Flugplatz endet die Verfolgungsjagd. Der Dieb steigt in einem Hotel ab. In einem Hinterhof zwischen dem Hotel und dem Theater am Neulendorfplatz schlagen die Detektive ihr Quartier auf. Außer Emil und Gustav mit der Hupe beratschlagen noch Krummbiegel, Mittenzwei und Gerold das weitere Vorgehen. Im Film wurde die Rolle des Gerold von Ernst Eberhard Rehling gespielt. Wir haben uns alle sehr gut verstanden. Wir waren ja alle auch etwa gleichaltrig, so 12 bis 14 Jahre alt. Und kann eigentlich nicht sagen, dass da irgendwelche Eifersüchteleien oder irgend sowas vorgekommen wäre. Also hier in Berlin haben wir gedreht, da am Nikolsburger Platz. Und dann sind wir sehr viel mit der Taxe in Berlin rumgefahren und haben an allen möglichen Ecken am Alexanderplatz und ich weiß nicht mehr wo und noch überall gedreht. Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwo in den S-Bahn-Bögen da am Alexanderplatz gegessen habe. Und erinnere mich noch, auch noch, dass ich in Wilhelmshallen gegessen habe, hier da am Zoo. Da haben wir auch noch rumgespielt und haben uns mit den Hüllen von den Strohhalmen beschossen. Diese anderen Aufnahmen da hinter dem Radarzaun, das war also auch alles im Atelier. Die mit dem Feuerchen da, was wir da gemacht haben, da saßen dann, standen dann die Feuerwehrleute rum und haben aufgepasst, dass nichts passiert. Dann habe ich dann noch lauter Pfeifen besorgt für alle. Wir haben uns alle bemüht, richtig zu rauchen, aber das hat dann natürlich nicht hingehauen. Das war ja auch alles bloß Spaß. Ich weiß dann noch, ich habe dann noch Heuschnupfen gekriegt. Das war das erste Mal. Ich habe die jahrzehntelang hinterher noch gehabt, den Heuschnupfen. Ich habe dann völlig feuerrote Augen gehabt. Da musste der Maskenbildner mal kommen und musste mir das überschminken, dass das nicht so aussah. Das war vor allen Dingen in dieser Szene, wo die Leute in einer Polizei sitzen und draußen warten. Drin passierte da irgendetwas. Ich weiß nicht mehr genau was, aber jedenfalls, die sitzen da vorne irgendwo alle rum in der Gegend und das war ganz, ganz fürchterlich viel. Ich musste andauernd niesen und Augen jucken und so weiter. Es war eine sehr interessante Zeit, muss ich sagen. Also ich bereue diese 4 Wochen oder so, wie der ganze Spaß gedauert hat, eigentlich nicht. Das war ein Rausreißen aus dem Alltag. Das Hotel Kreit, in dem der Dieb Grundeis abstieg, hieß eigentlich gar nicht Hotel Kreit, sondern Sachsenhof. Der aus Dresden stammende Sachse Kästner schrieb im Vorwort seines Romans für Kinder, der Wirt habe ihn gebeten, das Hotel umzubenennen, da es für sein Hotel keine Empfehlung sei, wenn ein Dieb darin übernachte. Ob das stimmt? Wahrscheinlich nicht. Denn der damalige Hotelbesitzer war selten in Berlin. Er kümmerte sich wenig um das Hotel und ging viel lieber in Dresden einer Liebhaberei nach, Rosenzüchten. Dennoch kommen auch heute noch regelmäßig Schulklassen vorbei, um sich beim Portier, heute eine junge Dame, zu erkundigen, ob der Sachsenhof das legendäre Hotel sei, das einst im Roman Emil und die Detektive eine so entscheidende Rolle spielte. Einen Hotelboy wie in Kästners Roman gibt es im Sachsenhof längst nicht mehr. Auch an den Hoteldiener Herbrich und die gute Seele des Hauses Leopoldine, die viele Jahrzehnte bis in die 60er Jahre für den Hotelbetrieb als Beschließerin und Kammerzofe unentbehrlich war, erinnert sich heute kaum einer mehr. Ob Erich Kästner jemals in dem Hotel übernachtet hat, ist nicht verbürgt. Dennoch hat der Sachsenhof viel Prominenz beherbergt. Der Verleger Ernst Rowohlt logierte hier ebenso wie der Maler Oskar Kokoschka und die Dichter Walter Hasenclever und Theodor Däubler. Im obersten Stockwerk des Sachsenhofs wohnte über ein Jahrzehnt bis zu ihrer Emigration die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler, die es von dort nicht weit zum Café des Westens hatte, das sie allnächtlich besuchte. Direkt neben dem Hotel Sachsenhof steht das Metropoltheater. Hier inszenierte Erwin Piscator in den 20er Jahren erfolgreich zeitkritische Stücke. Heute ist im Metropol eine Diskothek mit einer überdimensionierten Lasershow untergebracht. An den Wochenenden tanzen hier die Berliner Jugendlichen zu den aktuellen Hits der Techno- und House-Music. Emil lauerte seinerzeit mit den Detektiven hinter dem Metropol auf den Diebgrundeis. Als dieser das Hotel verlässt, kommt es zu einer Verfolgungsjagd, an der sich hunderte Berliner Kinder beteiligen. Schließlich flüchtet sich der Dieb in eine Bank. Wechseln Sie mir bitte 100 Mark. Halt! Herr Kassierer, einen Moment, das Geld ist gestohlen. Gestohlen? Was sagst du da, Kleiner? Das Geld gehört mir. Er hat es mir gestohlen. 140 Mark in der Eisenbahn. Falschheit! Au! Davon wird es auch nicht besser. Au! So ein Hirnherr. Ruhe. Du musst zuerst beweisen, dass es dein Geld ist. Ich schwöre. Das genügt leider nicht. Das Geld war mit einer Nadel festgemacht. Man muss die Stiche ja noch sehen können. Das stimmt ja. Emil muss anschließend vom Neulendorfplatz mit der U-Bahn zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz fahren, wo das Protokoll aufgenommen wird. Heute erinnert am Alexanderplatz fast nichts mehr an Emils Zeit, die 20er Jahre. Der Polizeipräsident ist schon lange umgezogen. Anstelle des einst berühmten Warenhauses Tietz steht seit den 60er Jahren das quaderförmige Kaufhaus Zentrum. Aber auch dessen Tage sind gezählt. Denn der durch die Plattenbauweise der DDR geprägte Alexanderplatz soll gänzlich umgestaltet werden. In der geografischen Mitte Berlins sind 12 Hochhäuser von jeweils 150 Metern Höhe geplant. Dagegen muten derzeit die Versuche geradezu beschaulich an, mit grell leuchtenden Farbwerbeflächen mit dem Londoner Piccadilly Circus oder dem New Yorker Times Square zu konkurrieren.